Lesung der Botschaft vom 4. Januar 2022 von Thomas aus der Familie Neubert mit dem Titel Katzengeschlecht. Während der ein oder andere Leser bereits in heutiger Überschrift sein Desinteresse für gewähltes Thema für sich bekunden wird, jeder Wissende und Ahnende hingegen überzeugt ist, dass alles Hiesige ein direktes bzw. indirektes Verbundnetzwerk der göttlichen Ebene dahinter nur sein kann, beweisen wir erneut mittels reinster biologischer Komplexität unseres Heiligen Geistes Wahrheiten, die zunächst unser feinstoffliches Astralwesen beflügeln, später sich aber auch in der Welt kristallisieren werden. Somit ist sicherlich nicht die Zoologie der uns beschäftigende Themenkomplex, sofern dieser nicht dem Wandel hin zum Kruge des Wassers in den Geisten unbedingt anzusprechende Nachhaltigkeit beinhaltet. Während im vergangenen Jahr 2021 wir den Stier ehrten, aus dem Haupte des Stiers, Hilfe euch kommt in Drangsal und Not, der artgleichen Waffe. Kinder des Stiers, Isais Schwestern und Brüder, die Besten der Stämme dahier, fern haltet euch von fremdem Blute, rein bleibe der Stamm, den Isais und Ishtara lieben, der vorbestimmt ist aus Allvaters Wort. Steht das Jahr 2022 im Zeichen des Tigers, Isais, mir steht nahe die Katzenheit, groß und klein. Solche Weiland standen im Kampfe mir bei, gegen die Mächte des Bösen an Grünlands Gestaden. Im Katzengeschlecht ehrt ihr auch Isais Art. Verwandt sind die Schwingungen beider Geister. Warum werde ich nicht müde, unsere Schwester Isais zu erwähnen? In den Weisheiten ihrer Offenbarung findet sich die Rettung unseres Geschlechts. Noch einmal. In den Weisheiten ihrer Offenbarung findet sich die Rettung unseres Geschlechts. Wir lesen, verstehen jedoch nicht. Wir jammern, ohne unseren Geist wahrhaftig seines Wertes gemäß zu benutzen. Er, der Heilige Geist, ist Werkzeug aller Änderung. Um in die Vollkommenheit göttlicher Liebe zu gelangen, müssen wir Spielregeln befolgen. Sagten uns nicht die Altvorderen, die Zahl 666 sei die eines Menschen, der alles ins Übel stürzen wird? 16. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. 17. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. 18. Hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Bill Gates ist nicht der offizielle Name des Darstellers. Er gab sich zusätzlich einen weiteren Spielernamen, um erkannt zu werden. So die Spielregeln der Welt. An ihren Früchten sollen sie erkannt werden, um später... Hier eine Erarbeitung. Bill Gates, 666, a message from someone from the net. Eine englische Botschaft, lest sie euch durch. Da hat jemand bewiesen, dass Bill Gates das Tier ist. Auch William Henry Gates III. Ist nur eine weitere Spielfigur von William Henry Rockefeller III. So seine wahre Bezeichnung laut Birth Certificate. Sobald ein Spiel einfach zu lösen ist, kann jeder Klotzkopf die Regel erfüllen. Meist durch Automatismus erlernt der Mensch seine Fähigkeiten. Wer etwas 100-1000-fach wiederholt, kann das Gewünschte mit Bravour auch im Schlafe umsetzen. Unter- und Überbewusstsein übernehmen die Verknüpfung mit der jenseitigen Geistebene. Das auswendig Erlernen ist solch ein göttlicher Mechanismus im Menschen, der uns viele Prozesse des Einprägens, einer Prägung in unser Charakterwesen, erleichtert. Namaste, Thomas. Gibt es Affirmationen, die ich sprechen oder singen kann, die das neue Zeitalter heraufbeschwören wird? Danke, dass du so viel Interessantes schreibst, Henriette Vogt. Alle Affirmationen. Konzentration auf ein gewünschtes Ereignis mittels vielfacher Wiederholung, die positiv bejahend und deinem Wunsche bzw. Sein entsprechen, liebe Henriette, sind jenes Affirmierte befeuernd. Es kommt darauf an, wie Mensch positives Denken definiert. Denkt Mensch im Sinne des ihm seitens des Berg Zions gereichten Unterganges, befeuert also den positiven Gedanken des Unterganges unserer lichten Volksgemeinschaft des Mittelreiches, so wird das positive Denken eine Zerstörungswut für uns und unseren Siedlungsraum erzeugen. Da in der Diesseitswelt kosmische Ordnung keine Verneinung existiert, muss allein das reinste und göttliche, wahrhaftig positive gedacht und gefühlt werden, um eine den Wandel forcierende Affirmationsschöpfung in diese Welt zu erschaffen. Als bekanntes Beispiel: Wir sind Vollkommenheit. Wir sind Glückseligkeit. Wir sind das Licht dieser Welt, wir sind Heilkraft und Liebe, wir sind des Zeitalters Held. Wir sind Vollkommenheit, wir sind Glückseligkeit, wir sind das Licht dieser Welt, wir sind Heilkraft und Liebe, wir sind des Zeitalters Held. Oder anderes. Mit Sicherheit, du bist zu besserem, wohldurchdachterem imstande. Das Prinzip sollte verstanden sein. Nur darum ging es mir. Vertausendfache deine Kreation des von dir Gewünschten jeden Tag in deinem Geiste. Lasse dich nicht weiterhin von negativen Schreckgespinsten des Judas ablenken, der hier versucht, sich deiner Schöpferqualität zu. Na? Es existieren jedoch uns gegebene Schlüssel, die weit machtvoller in Gesamtheit das Großartige erschaffen, als würde jeder Schöpfer für sich allein in seinem stillen Kämmerlein dichten oder sprechen. Was durch eine Gesamtheit von Schöpferseelen klarerweise festeres Potenzial hat. Meine Großmutter sang an jedem Tage sicherlich viele tausend Wiederholungen folgendes Schöpferverses: Aus dem Lichte des Mondes, aus dem Dunkel der Nacht, kommst du herbei, Isai, die du immer mich gesehen, die du stets hast mein gedacht. Diesen Vers kann man sich orchestral vorstellen, groß, riesengroß. Da sind Chöre im Hintergrund, da sind gemischte Chöre. Männer und Weiber singen zusammen, summen zusammen, pfeifen zusammen, schwere Trommeln, die einen Rhythmus angeben, den kosmischen Rhythmus. Und so entsteht im Kopf ein Kunstwerk, das man ohne ein Tonstudio natürlich nicht dargeben kann. Aber man kann denken, man kann sich reinfühlen. Da ist ein schwerer Takt, Männer, die aufstampfen und ein Wurm, ein rhythmisches Miteinander erzeugen und dann ein aus Hunderten und Tausenden Stimmen summendes Aus dem Lichte des Mondes, aus dem Dunkel der Nacht kommst du herbei, Isais, die du immer mich gesehen, die du stets hast mein gedacht. Aus dem Lichte des Mondes, aus dem Dunkel der Nacht kommst du herbei, Schwester Isai, die du immer mich gesehen, die du stets hast mein gedacht. Aus dem Lichte des Mondes, aus dem Dunkel der Nacht kommst du herbei, Isais, die du immer mich gesehen, die du stets hast mein gedacht. Aus dem Lichte des Mondes, aus dem Dunkel der Nacht kommst du herbei, Schwester Isais, die du immer mich gesehen, die du stets hast mein gedacht, die du stets hast mein gedacht, die du stets hast mein gedacht. Warum das so sei, warum meine Oma den Fünfzeiler vor sich her sang, wollte ich mit meiner Neugier wissen. Warum sie nur dieses eine und sie sichtlich Erfreuende im Sinne hatte. Wieso nicht Roy Black oder anderes Zeugs, das damals gerade in war? Man muss hierzu wissen, meine Oma war hochbegabt. Nicht allein nur in ihrer emotionalen Eleganz eine Vorreiterin damaliger Zeit. Vielmehr noch spirituell-seelisch in einer bis dato nicht gekannten Schöpferfrequenz. Hyperion. Sie, meine Großeltern, brauchten kein Telefon, kommunizierten stets in einer unmissverständlichen Form der geistigen Botschaften, hierbei punktgenau dekodierend, was der andere dachte und zu verstehen gab. Beide kannten die im Spiel gebrauchten Schlüssel, die uns ein Weiterleben in dieser Ebene in Freiheit, Liebe und Frieden ohne weiteres ermöglichen würden. Jedoch ist die Masse leider von oben genannten Verblendeten mit der Zahl 666 ausgebildet. Jene geistmangelnde Masse entscheidet über den Lauf der Welt. Seelenlose bzw. Seelenverpfänder sind im kommenden Spiel das Maß aller Dinge. Jene uns an Freiheit interessierter Unterzahl, die Prüfungen der Welt noch ein wenig mehr erschweren. Doch wenige Zeilen weiter oben findest du, lieber Leser, einen Ausweg, so du dir Mühe gibst. Harmonische Tonleitern erschaffen das heilvoll Gewollte. Du kannst dir nicht vorstellen, wie machtvoll Musik sein kann, so sie mit dem Heiligen Geist verknüpft ist. Der Rom Judas unterband den Menschen das Singen über Jahrhunderte. Auch das Lachen war untersagt. Denke an den Roman Der Name der Rose. Das Lachen ist gleich dem Singen eine Form des kosmischen Rhythmus, der einen Schlüssel der positiven Geistleitung in sich trägt. Singe, mein geliebter Bruder, singe, geliebte Schwester, singt tausendfach jeden Tag.